Christen. Welches Interesse hat denn Ihr Arzt, dass Sie gesund sind und gesund bleiben, sodass Sie nie wiederkommen? Ein Arzt hat in der Regel 300 Patienten, wenn die alle gesund sind, ist er pleite. Also glauben Sie nicht, dass Ihr Arzt Mittel und Wege hat, Sie zu heilen. Oh, groß in die Welt. Siehst du, wie hier alles zerfällt? Keine Ziele in den Augen der Menschen, nur Angst vor der Zukunft. Wende mich ab von allem, ich kann es nicht mehr sehen. Wie sie reden von Problemen, die keine sind, sitze da mit Paranoia und schreib, was keiner berichtet, unbekannt nur in der Szene aktiv, wo Menschen sich treffen, um zu gehen. Bei Menschen, die es verstehen, bei Facebook 2017 ein harmloses Bild hochgeladen, ich wurde entführt. Suizidaler Notfall, wollte aus dem Fenster springen. Ich hab das erste Mal nach 5 Jahren vor einem fremden Menschen wieder gelacht. Wer hätte es gedacht, ein Tag Klapse und wieder rein in den Wahnsinn. Diese Welt ist schlecht, Ärzte reden scheiße. Es gibt nichts Kriminelleres als der Staat. Wo kann ich hin mit meinem Problem? Alle sterben, die sich mir nähern, und ich tu alles, damit sie fern von mir bleiben. Ich hab oft mein Glück zerstört, weil ich sah, sie gehen aus dem Leben. Die sagen, sie wollen mir helfen. Mein Kopf ist gefickt und sie fragen mich ernsthaft, warum vertraue ich keinem Menschen? Guck raus in die Welt. Siehst du, wie hier alles zerfällt? Keine Ziele in den Augen der Menschen, nur Angst vor der Zukunft. Wende mich ab von allem, ich kann es nicht mehr sehen. Wie sie reden von Problemen, doch keine sind. Sitze da mit Paranoia und schreib, was keiner berichtet. Unbekannt nur in der Szene aktiv, wo Menschen sich treffen, um zu gehen. Bei Menschen, die es verstehen, guck raus in die Welt. Siehst du, wie hier alles zerfällt? Keine Ziele in den Augen der Menschen, nur Angst vor der Zukunft. Wende mich ab von allem.